Die Soldatenkundgebung des Ministeriums für Volksstreitkräfte dafür, bei der Beseitigung der Überschwemmungsschäden in der Stadt Höryong, Bezirk Nordhamgyong, das Wunder der Umwandlung des Unglücks ins Glück zu schaffen, fand vor Ort statt. Daran beteiligten sich der Armeegeneral der Landstreitkräfte Park Yong-sik, Minister für Volksstreitkräfte und die Offiziere und Soldaten der Truppen aller Ebenen, die an die Front für die Beseitigung der Überschwemmungsschäden abgesandt wurden. Auf der Veranstaltung wurde der Appell des ZK der Partei der Arbeit Koreas an alle Parteimitglieder, Angehörigen der Volksarmee und Bewohner verlesen und gab es dann die Reden, in denen die Entschlüsse gefasst wurden. Die Redner betonten, sie werden den Geist der starken Revolutionsarmee zur todesmutigen Durchsetzung, mit dem sie nach dem Befehl vom obersten Befehlshaber Kim Jong-un selbst die Berge verlegen und die Meere ausfüllen, restlos an den Tag legen. Sie werden in kurzer Zeit den Wiederaufbau auf dem höchsten Niveau beenden und dem obersten Befehlshaber sicher eine Siegesbotschaft der Treue richten. Nach der Veranstaltung wurden alle Teilnehmer sofort für die Beseitigung der Überschwemmungsschäden eingesetzt.